Schwachheit wollte weichen. Des höchsten Kraft wird mächtig in den Schwachen. Die Welt wird sie verlachen. Wer Gottes Huld besitzt, verachtet solchen Spott. Was wird ihr außer diesen fehlen? Ihr einziger Wunsch, ihr alles ist in Gott. Ist unsichtbar und entfernet von uns, dass unser Glaube lernet im Geiste seinen Gott zu schauen. Ihr Leib hält sie gefangen, des höchsten Hund befangen.